14. Mai 1996 verstarb Herr Adolf Rambold im Alter von 95 Jahren. Seine Erfindung des Teebeutels hat den Teemarkt weltweit revolutioniert und entscheidend zur heutigen Bedeutung unserer Firmengruppe beigetragen. Nach über 70 Jahren enger Zusammenarbeit verdanken wir ihm sehr viel. Teekanne GmbH Düsseldorf, die Gesellschafter, die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter. So, jetzt, Herrschaftszeiten, da passiert ja gar nichts, der Herr Rinner. Jetzt hock ich schon da geschlagene 3 Stunden herin und nichts passiert. Sauf ich einem kleine winzige Maß Bier nach der anderen und da passiert überhaupt nichts. Und jetzt sind wir ja Weltmeister quasi, gell? Europameister sind wir, gell? Und und jetzt der Fernseher ist hier und ich hock da und wart und jetzt bestellen wir nochmal eine kleine Maß Bier. Herr Angermeier, bitte jetzt keine Maß Bier bestellen. Ach so, grüß Gott, Herr Scholli, Gesangsverein. Ja, jetzt wird es aber langsam Hallo. Zeit, dass reinkommen. Ja, ich habe hier folgendes Problem. In meiner Hand die Zuschaueruhr, Zuhöreruhr, ich sage ja immer Zuschauer, unsere älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, dass wir mit dieser Uhr also unsere Zuschauer jederzeit zählen können, beziehungsweise die Zuschauerzahl überprüfen. Ach so, und wie geht das? Ja, ich drücke hier und also es geht jetzt sowieso gar nicht mehr. Es hat sich nämlich also eine ganz abenteuerliche Mutation ergeben. Schauen Sie mal, Herr Angermeier, jetzt bringt diese Zuhöreruhr für jeden Zuhörer, der abschaltet, einen Teebeutel hervor seit neuestem. Wir haben hier schon Tagesordnung Darjeeling und zweimal Tagesordnung Earl Grey und dann hier eine Tagesordnung Orange Pecco. Und gibt's auch einen Green Gunpowder, den sauft mein Weib immer. Der kommt jetzt bestimmt gleich. Jetzt hat gerade wieder einer abgeschaltet. Da ist schon. Sehen Sie, und deshalb jetzt kein Bier mehr, sondern nur noch Tee, Herr Angermeier. Also bei Teebeuteln würde ich auch sofort abschalten. Hier, Herr Angermeier, jetzt trinken Sie schon. Es ist schon wieder ein neuer Beutel Apfel gekommen. Teife, wirklich. Nicht so viel von abschalten reden, die Leute schalten. Aber wenn Sie wirklich denken, ich soll da trinken, dann saufe ich heute. Trinken Sie schon, ja. Aber was ist das eigentlich für. Nicht zu laut husten, Herr Angermeier. Apfelteifel, das ist ja widerlich, wollte mich vergiften. Sie betäuben mich, jetzt trinken Sie schon. Was ist denn das? Na. Ach, da ist ja auch der Herr Schreivogel. Ja, ich habe gestern etwas zu viel gefeiert. Och, haben Sie vielleicht auch einen Abführtee, der macht die Stimme so schön glatt. Ein Abführtee, also ich hätte hier einen Blasentee, aber der ist doch wohl eher Sensi, bring mal ein Maß Abführtee. Ein Blasentee, nicht Sensi fragen, hier kommt der Tee raus, hier aus der Zuhöreruhr. Also ich habe hier einen Blasentee, aber der ist ja wohl eher was für Posaunisten. Spitzenposaunisten. Ich glaube, den könnte ich aber auch ganz gut gebrauchen. Naja, dann trinken Sie schon. Es kommt hier ein Teebeutel nach dem anderen. Ja, meine Herren. Herr Finzkei, grüß Gott. Guten Tag, aber finden Sie es nicht etwas geschmacklos, dass Sie hier Witze machen und Heiterkeit verbreiten? Warum denn? Sie wissen doch, dass tragische Dinge passiert sind. Was, wieso? Ein trauriger Anlass oder was wollen Sie damit sagen? Tschechien ist nur Zweiter. Immerhin ist der Herr Rambold verstorben im Alter von 95 Jahren. Das ist der Erfinder des Teebeutels. Ach so. Ja, stimmt, ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum aus dieser Zuschaueruhr Teebeutel hervorkommt. Da ist schon wieder einer. Diesmal Tropical Fever. Shanghai Flash. Also mir ist der Wurscht, der Teebeutel. Ach, dann machen wir doch jetzt das Jingle, oder? Ja, einfach so, machen wir das Jingle. Mach ich es mal an hier. Tagesordnung. Heute unter dem Motto die Tübinger Teeparty. Oh, Teeparty, ja, für Teufel. Ja, wir müssen da jetzt durch, Herr Angermeier. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Ich sauf lieber kleine Mal vier. Ja, erst den Tee austrinken. Jetzt der Teeparty, der sammelt noch am besten den ganzen Tübinger Mango-Tee ein, das Zeigsel und schmeißt in den Neckar rein. Das gibt da super Brühe. Aber das ist doch jetzt pietätlos, Herr Angermeier. Das können wir nächstes Mal dann machen, aber jetzt ist nun gerade der Herr Rambold, also er ist zwar schon länger tot, aber wir haben es jetzt erst gemerkt und... Ich bin keine Pietà, verdammt. Müssen wir jetzt auch den Tee trinken? Das müssen wir ja, jetzt da haben, auch Sie, da haben Sie recht, Herr Gesangsverein. Ja, das finde ich gut, dass Sie mir den Rücken stärken, Herr Finzkat. Herr Schreivogel, was sonst nicht richtig bei Stimme heute, oder was ist los? Ich brauche noch mal einen Blasentee. Hier haben Sie noch. Blasentee. Jetzt hat gerade jemand neu zugeschaltet, ein Zuhörer, und ich dachte, jetzt würde vielleicht ein Teebeutel verschwinden, aber dem ist keineswegs so. Darum müssen wir jetzt mit vereinten Kräften weiter trinken. Ich glaube, der Herr Schreivogel macht Gesangsversuche. Ich glaube, je... Das ist ja grauenhaft. Nein, das hört sich ja greislich an. Ich glaube übrigens, je länger der Herr... Ich muss noch etwas von diesem leckeren Tee mit einem Tropfen Milch... Ja, los, rein damit. Ein Tropfen von Milch. Jetzt wärst du sehen, gleich singt er wieder wie ein Zeisau. Ja. Bitte, das ist ja grauenhaft. Das geht ja schon wieder pfundig, ich krieg ja Gänsehaut. Das... Wir haben noch 5 Teebeutel mit Blasentee und es werden ständig mehr. Übrigens schalten die Leute verstärkt ab, wenn der Herr Schreivogel im Hintergrund so singt. Jetzt ist wirklich ein bisschen besser geworden, aber... Übrigens, jetzt, glaube ich, habe ich mir in die Hose gemacht. Herr Schreivogel, das ist ja... Ja, das hätte man doch vermeiden können. Können Sie sich nicht ein bisschen zusammenreißen? Was machen wir denn da? Also ich trinke jetzt ganz pikiert hier meinen Tee. Sie hören es draußen auch. Dann senden wir jetzt erstmal den nächsten Beitrag. Ja, vielleicht regelt sich das dann unterdessen, oder? Kulturgüter Europas. Folge, was weiß ich. Unser Kulturgut heute ist das Telefon. Bitte das Telefon jetzt noch ausmachen. Man hört es piepen. Also ich beginne damit noch einmal. Unser Kulturgut ist heute das Telefon. Und zwar hat sich eure Tagesordnung natürlich rechtzeitig noch vor dem 1.7. um die Förderungsprämie abzukassieren, eine ISDN-Leitung hierher legen lassen. Und was viele Telekom-Kunden und natürlich auch Kundinnen nicht wissen, ist, dass man mit ISDN-Leitungen auch ins Jenseits telefonieren kann. Man wählt 3-mal die 0 und dann die Nummer des gewünschten verstorbenen Gesprächspartners. Und darum können wir heute persönlich sprechen mit dem Erfinder des Telefons, Alexander Graham Bell. Wir wollen ihn heute nennen Alexander Earl Graham Bell. Ich wähle ihn jetzt mal an. So. Sind Sie schon da, Herr Bell? Jungs, 17 Uhr, auf geht's. Herr Bell, hallo. Sprecht mit Alexander Graham Bell, dem Erfinder des Telefons. Yeah? Ja, guten Tag, Herr Bell. Hier ist eure Tagesordnung. Gesangsverein, mein Name. Gesangsverein. It's very, very interesting. Ach so. Ja, vielen Dank. Yeah, was wollen Sie von mir? Ja, wir wollten Informationen von Ihnen über das Telefon. Also gerade auch im Zusammenhang mit dem Tee trinken. Wir haben nämlich ein Problem. Ich habe mich jetzt zwar gerade vom Tee trinken ausgeklinkt, um diesen Beitrag zu moderieren, aber die anderen müssen die ganze Zeit einen Teebeutel nach dem anderen trinken, weil nämlich unsere Zuschaueruhr fortwährend Teebeutel produziert. Hat das mit dem Telefon was zu tun? Ja, das hat absolut etwas mit dem Telefon zu tun. Ha? Ich bin vor Groll und Kummer verstorben. Ja, ich habe das notiert. Weil ich habe das mit dem Telefon ganz anders erfunden, weil die Leute machen lauter Scheiß mit dem Telefon, immer nehmen das Telefon und schmeißen es in de warme Wasser hinein. Warum das denn? Ja, die haben irgendwas falsch verstanden. Ich habe das Telefon erfunden, damit die Leute das richtig in kochendes Wasser hineinwerfen. Sonst schmeckt nicht. Also bei mir kommt zum Beispiel aus dem Telefon immer nur ein brühwarmer Schwall, wenn es klingelt und ich es abhebe. Was mache ich da? Ja, Sie dürfen das... Sie dürfen das Telefon einfach nicht so lauwarm anfassen. Sie müssen viel beherzter... Habe ich mir aufgeschrieben. Viel beherzter anfassen an dem Tippel oben und dann viel aggressiver hineinsprechen. Wie ist es denn eigentlich, also jetzt mal eine andere, vielleicht ein bisschen persönliche Frage. Wie ist es denn eigentlich im Himmel, Herr Bell? Ja, es ist langweilig. Gestern haben wir nochmal zum 23. Mal die Aufzeichnung von einem Fußball-Endspiel angeschaut. Ich nehme an, Sie wussten schon vorher, wie es ausgeht, oder? Petrus hat es gewusst, aber ich habe ihn gebeten, mir nichts zu sagen. Ja, das erhöht dann sicher die Spannung. Aber wie ist es denn nun im Himmel? Langweilig. Petrus ist gestern von der Wolke gefallen. Ach so, es riecht nach Erdbeeren, nehme ich an, oder? Woher wissen Sie? Really? Really? Es riecht nach Erdbeeren. Das stand im Serviceheft zum ISDN-Anschluss mit drin. Und dauernd ist so diese penetrante, voll Idiot Music, Ambient Music im Hintergrund. Das ist ja grauenvoll. Ja, es ist terrible. Es ist fucking terrible. Schade. Yes. Sehr schade, Herr Bell. Und riecht es auch nach Urinstein oder nach Klostein zumindest? Oder? Ja, woher wissen Sie? Das ist. Ja, alles die Telekom. Sind Sie schon einmal gestorben und wiedergeboren worden? Ich weiß nicht. Nein, bisher noch nicht, aber also die Leute von der Telekom schon einige Male. Telekom haben meine Idee gestohlen. Sauerei. Harte Realität an der Börse werden die bald zu erleben haben. Im Himmel stinkt es nach Erdbeeren und Urin. Und dauernd fliegen herumkreisen überall. Ach, das ist ja schade. Na gut, Herr Bell, damit lasse ich Sie dann aber vielleicht auch lieber jetzt wieder alleine, denn das finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geschmacklos und schalten dann verstärkt ab. Ich muss jetzt gleich wieder zum Fußball gucken gehen. Wir müssen hier immer mehr Tee trinken. Also vielen Dank für Ihre Informationen über das Telefon, die Sie uns... Herr Bell, das ist doch jetzt albern. Ich lege sofort auf. So, weg ist er. Naja, dann können wir ja jetzt auch diese alberne Ambient-Musik langsam ausblenden. Oh, das war ja schon ein Sound, der Bälze fickt. Naja, das kann man wohl sagen. Jetzt aber bitte Konzentration, Herr Angermeier, auf unser Teeritual hier. Wir haben den Tee also um Mitternacht auf der Kreuzung gepflückt. Und dann haben wir eine silberne Kugel aus Zinn gegossen und dem Herrn Angermeier durch die Brille geschossen. Sie sind doch selber der Herr Angermeier. Da werden Sie sich erinnern. Ich meine freilich den Herrn Schreivogel. Ach so, das kann man ja mal verwechseln. Ja. Das macht überhaupt nichts. Und man muss außerdem den Löffel noch auf denselben Kreuzweg legen, Westen ausgerichtet, und dann muss nachts der Blitz einschlagen. Ach, der muss in den Löffel fahren, meinen Sie? Und dann hat man hier den Teebeutel, der ist natürlich auch Bestandteil der Zeremonie. Und den muss man original 5-mal auf der Handfläche kreisen lassen, 3-mal links, 2-mal rechts, und dann langsam durch die Finger seichen dazu. Seichen? Ach so, Herr Schreivogel, da würde ich sagen, sprechen wir ja ein Thema an, wo Sie sich bestens auskennen heute, nicht wahr? Da hat sie die Hose gemacht. Ich dachte zwar, Sie hätten das mittlerweile, also hätten sich da beholfen, aber ich sehe immer noch diese Flecken. Der Herr Schreivogel ist nicht ganz dicht. Aber ich glaube, wir bekommen Besuch. Da kommt, glaube ich, noch ein Mensch ins Studio. Wer sind Sie denn? Ja, sagen, wer sind Sie denn? Das ist also gar nicht so einfach. Also? Ich stelle mich vor, mein Name ist 100-Meter-Läufer, der just guten in... Tag. Es ist noch nicht zu Ende, der Name. 100-Meter-Läufer, der just in dem Moment, als die Startklappe zuschlug, einen so lauten Furz ließ, dass der gesamte Startvorgang also wiederholt werden musste. Ja, das ist aber doch ein sehr, das ist unglaublich, sehr komplizierter und langer Name, Herr, ich wiederhole es gar nicht erst. Den kann ich mir unmöglich auf die Schnelle jetzt merken. Ich würde sagen, wenn Sie nichts dagegen haben, nennen wir Sie Herr Skafandobrowski für die Dauer dieser Sendung. Das würde ich auch vorschlagen. Skafandobrowski? Ja, wenn Sie sich aufschreiben wollen, mit PH und hinten mit Y. Wenn Sie unbedingt meinen, Herr Koprolowski. Ja, ich habe es jetzt hier in meinen Unterlagen. Ja, kann ich mich vielleicht Ihrer Teeparty anschließen? Ja, gerne. Ja, wir brauchen für unsere Teeparty noch dringend einen Sumo-Ringer. Wir haben auch jede Menge Tee hier noch übrig. Bedienen Sie sich ruhig. Hier haben wir einen... Also Sie können sich darauf verlassen, dass wir alle Tropenfeuer. Vorbereitungen gewissenhaft erledigt haben. Ah ja. Ja, es schmeckt auch schon sehr gut, aber es fehlt also irgendwie der letzte Schliff, würde ich sagen. Ja, Sie müssen den Teebeutel jetzt gegen die Wand schleudern, wenn Sie... Naja. Das war nicht schlecht. Ja, und jetzt spucke ich noch über den Tee drüber. So will es nämlich das Ritual. Passen Sie auf. Sauelendig. Also ich finde, Sie haben jetzt etwas uninspiriert gespuckt. Sie haben mir mitten in meinen Tee gespuckt. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ja, das gehört zur Zeremonie. Also, es kann ja vielleicht auch mal daneben. Genau, das war nicht sehr meisterhaft. Ach, ich finde, wir geben uns da jetzt raus und sagen, das gehört zur Zeremonie, oder? Natürlich. Aber es gehört nun mal nicht zur Zeremonie. Ja, Herr Fietz, jetzt seien Sie doch nicht immer so korrekt. Ich hätte jetzt gerne eine Teewurst. Zaubern Sie doch eine aus Ihrem Hut hervor, Herr Angermeier. Ui, hoppala. Ach, das da ist ja eine. Gut. Schneiden Sie die mal für uns alle vielleicht an jetzt. Und solange kann uns ja der Herr Skafandobrowski eine kleine Geschichte erzählen, wenn er schon hier bei unserem Teekränzchen mitmachen möchte, oh, ja. Oder? Das wäre doch interessant. Gut, also ich würde sagen, wir beginnen mit England. In England hat ja der Teebeutel eine ganz andere Form als hier bei uns auf dem Kontinent. In England ist der Teebeutel rund quasi dem Tasseninneren angepasst. Ach. Nicht möglich. Was Sie nicht sagen. Pfiffig ist er schon, der Engländer. Ja, nur andererseits hat der Engländer natürlich keinerlei Faden am Teebeutel, um ihn dann aus der Tasse rauszuziehen. Der Engländer muss also immer mit der Hand in den kochend heißen Tee greifen. Der arme Engländer. Das hat nun aber auch einen anderen Vorteil, nämlich aus ökologischer Sicht. Der Engländer kann nämlich, sag ich mal, den Teebeutel vollständig in den Biomüll werfen, während wir hier erst immer trennen müssen. Die Metallklammer, mit der der Faden am Beutel befestigt ist, kommt in den Metallabfall. Und der wird ja so selten abgeholt, ne? Oh, bestimmt, ja, Herrschaft. Naja, und dann das Pappblättchen am Ende des Fadens muss natürlich in den Papierabfall eingegliedert werden und dann erst der Teebeutel selbst in den Biomüll. Ja, da haben Sie recht. Außerdem ist ja auch hierzulande sind die Tassen ja gemeinhin eher rund. Stimmt, und da muss man sagen, eigentlich, genau wie in England. Dass der Engländer das Teebeutelproblem doch deutlich besser gelöst hat. Aber dann ist doch wieder problematisch, dass der seine Teebeutel ja sämtlich in die Nordsee verklappt. Und wir werfen die hier auf den Biomüll mit den Metallklammern drauf. Davon geht dann die Ringelnatter ein, die sich im Komposthaufen eingenistet hat. Und wir dürfen vor allen Dingen nicht das Problem mit TSE vergessen. Ach ja, TSE, die Teeseuche. Das ist von der Engländer natürlich besonders betroffen. Da fängt man dann irgendwie an zu muhen, wenn man zu viel Tee getrunken hat. Das ist eine ganz eklatante Geschichte. Ich erinnere mich aus meinen Kindertagen an den seinerzeit sehr erfolgreichen Fußballverein. Wie hieß er doch gleich? Ich glaube, Hertha BSE. Naja, ja. Bevor das jetzt uns völlig entgleitet. Dem Engländer gegenüber sollte man in der Beziehung sehr zurückhaltend sein. Stimmt, wir sind ja auch eine pietätvolle, naja, es ist ja jetzt auch sehr blöd, ne? Ich hätte gerne mal so einen ergonomischen Teebeutel, bitteschön. Herr Adolf Rambold dreht sich im Grab um. Hier haben Sie einen ergonomischen Teebeutel, den hat unsere Zuhöreruhr gerade ausgespuckt. Ich würde aber sagen, bevor die jetzt noch mehr Teebeutel von sich gibt, spielen wir erstmal ein Stück Musik, oder? Rutscht mir doch den Buckel runter. Teefix, der Ersatzteebeutel aus der Flasche. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Rheinländer im Jahre 1888 den ersten brauchbaren Teebeutel erfand? Sein Name? Adolf Rambold. Allerdings, noch heute, also über 100 Jahre später, gilt: Platzt der Teebeutel, dann ist das Teekränzchen beendet. Nach dem Aufstellen des Warndreiecks müssen der hoffentlich noch funktionsfähige Ersatzteebeutel und frisches Teewasser herbeigeschafft werden und die Teeprozedur wiederholt werden. Mit einem neu entwickelten Pannenset gehören diese Arbeiten in Zukunft der Vergangenheit an. Lisa Thoma berichtet. Die flüssige Latexlösung bildet die Hauptkomponente des Pannensets. Sie eignet sich für alle Witterungsverhältnisse, ist also auch im Winter und bei Nässe voll funktionstüchtig. Durch die Beimengung von Frostschutzmittel werden selbst Minusgrade problemlos überstanden. Anforderungen, die andere Systeme auf dem Markt bisher nicht erfüllten. Aktuelle Schwächen, brennbare Druckmittel, Versagen bei Temperaturen unter 5 Grad sowie Nässe ungeeignete Dichtmittel. Natürlich findet unsere Tübinger Teeparty irgendwo aus dem traurigen Anlass statt, ne? Ist doch der Herr Adolf Rambold abgestorben. Aber ja. Andererseits... Wer was? Ja, jetzt wollen wir das nicht nochmal thematisieren, würde ich sagen. Andererseits haben wir aber doch auch ein bisschen Grund, uns zu freuen, oder? Wieso? Echt? Ja, das ist die 50. Folge von eurer Tagesordnung. Das muss man sich mal vorstellen. Ein 50? Halbes Jahrhundert. Ja, 50? Ja, wohl schon. Und ein Kopf kleiner als mein Sohn. Was jetzt eigentlich für ein Sohn? Sohn, das ist ja völliger Blödsinn, was der da singt. Naja, aber wenn es zu unseren Ehren geschieht, dann wollen wir mal nicht so kritisch diesmal mit ihm zu Gericht sitzen, ne? Mal gucken, was er als nächstes singt. 50? Tja, wohl schon. Die reifere Generation. Manchmal fühlen wir uns schon ganz senil. Das kommt vom vielen Altbier. Fünfzig? Tja, wohl schon. Und immer noch Opposition. Ja, das ist genau die Art von Romantik, auf die wir stehen hier bei der Tagesordnung. Da hat also der Barde einen Nerv bei uns getroffen. Ich bin ganz gerührt. Voll auf Position. Auch geschmeichelt. Gereift durch 50 Tagesordnungen und immer noch voll dabei. Immer noch mit ganzer Seele. Für unsere Zuhörerinnen auf Draht sozusagen. Und auf Tee, heute total auf Tee. Heute auf Tee, genau. Man sagt ja auch, ich habe einen Tee, ne? Und zur Feier des Tages friss ich eine 50 cm lange Bockwurst. Und zwar in einem Stück. Und wir hören derweil, was unser... einmal zu schlucken. Was unser Bade uns als nächstes um den Bart schmiert. 50? Ja, wohl schon. Na, herzliche Gratulation. Das war aber auch mal fällig, oder? Ja. Ja, da bedanken wir uns. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Barden. Eigentlich ist er schon ganz lieb, obwohl er drei Kopf kleiner ist als ich, gell? Ach so, ach, der war das dann, der Kopf kleiner. Ach, drei Kopf. Jetzt, naja, Sie bringen mich ganz durcheinander, Herr Angermeier. Doppelkopf. Ja. So der Reinhard May, das ist so ein Typ, der hat früher immer Watschen gekriegt. Immer. Aber wenn er nichts gemacht hat, hat der Reinhard immer Watschen gekriegt. Ja, Herr Angermeier, können Sie noch mal in Ihrer Tasse rühren? Ja, gerne. Herr Schreifvogel, was sehe ich denn da? Ihre Tasse füllt sich mit einer ekligen, bräunlichen Flüssigkeit. Oh ja, was ist passiert? Ich glaube, mein Teebeutel ist gerissen. Nein, also, auch das noch. Also Herr Schreifvogel, so wie das aussieht mit Ihrem Tee, der ist als Genussmittel so sicherlich nicht mehr verkehrsfähig. Ja, dann müssen wir, glaube ich, mit einem Kulturgut Europas nochmal versuchen, die Sache zu retten, oder? Ja, sehen wir mal, ob wir da noch was retten können. Das ist also der Ersatzteebeutel aus der Flasche, den wir hier jetzt gerade erklärt bekommen haben? Ja, dann probieren wir den doch gleich aus an dem Teebeutel vom Herrn Schreifvogel. Ob wir den damit vielleicht flicken können, das Loch im Teebeutel. Ich spritze jetzt also aus der Flasche die Latexverbindung, oder wie das war, spritze ich jetzt jedenfalls ein in den defekten Teebeutel. Achtung! Das hört sich ja unangenehm an. Aber also, es scheint zu funktionieren. Es wirkt, ne? Oder? Es wirkt. Also dann kann es sich auch ruhig mal ein bisschen unangenehm anhören. Ja, das Ergebnis ist in der Tat beeindruckend. Der kann sich sehen lassen. Teebeutel ist ja dicht. Ja, nur jetzt wird mein Teewasser gar nicht mehr so schön braun. Hm. Ja, aber das haben Sie doch eben noch eklig gefunden, Herr Schreivogel, oder? Wirklich? Habe ich das? Ja, ich habe es auch genau gehört, wenn ich das jetzt mal hier so zwischenschalten darf. Ja, Herr Skafandorowski, das dürfen Sie selbstverständlich, wenn Sie jetzt nur vielleicht auch den Herrn Schreivogel ein bisschen trösten, denn der wirkt ganz am Boden zerstört. Der Schreivogel ist ja sowieso, der seicht sich doch dauernd in den Hosen, da könnte doch das Teefix mal am Herrn Schreivogel ein bisschen ausprobieren. Das ist überhaupt eine gute Idee, würde ich sagen. Dann ist er, glaube ich, voll getröstet, wenn wir das, einmal gemacht haben. Keine so gute Idee. Ach, Herr Schreivogel, jetzt haben Sie sich mal nicht so. Ich finde das eine sehr gute Idee. Machen Sie Hose runter. Wir führen Ihnen jetzt auch diese Spritze in die Flasche. Latexflüssigkeit ein. Achtung, 1, 2, 3. Na, wie fühlen Sie sich, Herr Schreivogel? Besser. Gar nicht schlecht, was? Besser. Ja, vielleicht hilft es ja. Das habt ihr jetzt gut gemacht, jetzt habt ihr ihn trocken gelegt jetzt. Vielleicht noch einen Blasentee? Jetzt kann ja nichts mehr passieren. Ja. Ja, dann geht es jetzt auch schon allmählich wieder, geht uns die Zeit aus und wir haben ja noch einen ganz wichtigen Beitrag hier auf unserer Tübinger Teeparty. Vielleicht könnten wir den jetzt gerade noch spielen und dann uns langsam auch die Zuschaueruhr funktioniert auch gar nicht mehr so richtig. Es kommt nur noch so ein ganz dünner, wässriger Tee in den Beutel rein. Den kann man eigentlich auch dann gleich auf den Biomüll schmeißen. Herr Rambold ist jetzt sowieso längst entschlafen. Ja, macht's mal, damit der Ruhe ist. Gut, machen wir einen Beitrag, ne? Teapot. Ein Teekessel blockiert die Hauptlandebahn des Lincoln Teapot. Mr. Calzoni, der Chefmechaniker, der Flughafenleiter Mel Bakerblume und ein Pilot versuchen, den Kessel wieder freizukriegen. Los doch! Vollgas! Volle Pulle! Du willst mich wohl verscheißern, was denkst du, warum ich volle Pulle gesagt habe? Ich bin nachher schuld, wenn der Kessel auf der Nase steht. Du brüst immer nur auf, aber ich muss die Dinger auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Wir wären längst draußen, wenn du etwas mehr Mumm gehabt hättest. Hast du das Vibrieren gehört? In 10 Sekunden hätten wir einen Totalschaden gehabt. Du, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Irgend so ein Mechaniker, der Fahrräder repariert? Den 707 kenne ich wie meine Westentasche. Der 707, mein Lieber, kann verdammt viel vertragen. Außer einem beschissenen Piloten. Ja, nun bleibt mal schön friedlich. So kommen wir auch nicht weiter. Bitte sagen Sie Ihrem Mechaniker, dass ich 3 Millionen Meilen im Darjeeling-Anbaugebiet zurückgelegt habe. Und 2,5 Fuß im Fencheltee. Nun hört mir mal zu, Kinder. Was machen wir nun? Wir müssten zunächst noch tiefer graben und ziemlich viel Holz unter den Kessel tun. Und das nächste Mal fahre ich, weil er viel zu viel Angst hat. Ich denke nicht daran, den Kessel ohne Erlaubnis des Chefpiloten jemandem zu übergeben. Ich habe Finskai angerufen. Er scheint nicht da zu sein. Dann bleiben wir hier und warten, bis wir ihn erreichen. Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Sie sind nicht im Darjeeling-Anbaugebiet, sondern auf dem Boden. Meinem Boden. Und Sie blockieren meine Hauptlandebahn. Ich werde auf gar keinen Fall Vollgas geben. Das ist mir zu riskant. Ich übernehme die Verantwortung für den Teekessel. Mr. Calzoni ist im Besitz einer Aufbrühlizenz und er wird den Aufguss machen. Wenn es schief geht, müssen Sie mindestens 8 Millionen für diesen Teekessel blechen. Joe, du weißt, dass viel auf dem Spiel steht. Wird es klappen? Ich will dir mal was sagen. Du hast mir eine Tasse Tee versprochen, wenn ich den Kessel wieder rausschaffe. Hol die Tasse und steh nicht so dumm hier herum. Am 14. Mai 1996 verstarb Herr Adolf Rambold im Alter von 95 Jahren. Ein genialer Erfinder ist von uns gegangen. Wir verdanken ihm sehr viel. Wir werden das Unternehmen in seinem Sinne weiterführen. Tepac GmbH und Co. KG, Meerbusch Büderich, die Gesellschafter. die Geschäftsleitung, die Mitarbeiter. Ja, und jetzt geht unsere fröhlich-traurige 50. Tagesordnung, die Tübinger Teeparty, massiv ihrem Ende entgegen. Und diese Sendung wurde für euch langsam durch die Finger geseicht von Sven Saale, Michael Ebmeier und Clemens Kieser. Der Lothar Heinle hat einen unglaublichen Anteil gehabt. Ach ja, der Lothar auch und der Sven, der Clemens und der Michi, die sagen jetzt alle Tschüss. Ganz abgebrüht. Gib mir nochmal den Teewurst drüber. Jetzt habe ich auch Zucker, vielleicht schmeckt es dann nicht mehr so schlecht. Ja, endlich Zucker.